Das ist natürlich auch eine Zeichnung, was ich jetzt gemacht habe. Ja? Aber was ich damit demonstrieren will oder worauf ich hinweisen will, ist halt wirklich Folgendes. Dass dieses in der Spur bleiben uns hier mit den tollsten Farben gepinselt wird, aber es ist letztendlich so, dass wir hergehen müssen und uns sagen, zum einen, der Typ hat doch mehr gelernt in seinem Studium, wie scannen und dann irgendwie die Scheiße auf irgendeine Mail zu bringen. Ja? Also was ich damit meine, dieses Eindampfen in deiner Tätigkeit, dann als Job, ja, und dann ist es so, dass ich sage, wie gesagt, das ist das sind doch auch die Konflikte, die diese Menschen in sich tragen, ja, dass sie eigentlich in irgendwelchen Mühlen sitzen, eine saublöde Tätigkeit machen, mit Diplom, ohne Diplom und weiß der Teufel was, ja, aber doch ganz klar ist, zum einen, hier hast du zu Spuren und die Spuren sind ganz exakt vorgezeichnet, ja, und wenn du da irgendwie ein bisschen spinnst, man darf auch lange Haare haben, klar, ja, oder sonst irgendwie ein bisschen abgefahren sein, ja, auch ein Joint rauchen ab und zu in irgendeiner Werbeagentur, ja, aber was doch wirklich klar ist, dieses Trommeln des Marktes, das ist doch noch vorhanden. Kann ich dazu was sagen? Ich glaube, da wäre jetzt niemand außer mir auf der Liste. Ich gebe da keinen Vortritt. Ja, außer Klaus, wenn Klaus hier ist. Vielleicht habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt gerade eben. Ich hatte keineswegs sagen wollen, dass das irgendwie zu einer Egalisierung irgendwie das, ja, das, des Besitzes oder so führt an Produktionsmitteln. Ich hatte nur gesagt, dass ideengeschichtlich kommt irgendwie das reaktionäre Denken in die bürgerliche Gesellschaft, vor allem über diejenigen Leute, die Besitz haben und dann feststellen, dass irgendwelche Emporkömmlinge plötzlich irgendwie wesentlich mehr Macht, wesentlich mehr Produktionsmittel an sich ziehen können, als ihnen eigentlich zustehen würde von ihrer Herkunft her. Ne? Das ist das Traumatische für den niedergehenden Adel zu Beginn der bürgerlichen Vergesellschaftung und das wird eben auch so ein Ausgangspunkt für bestimmte reaktionäre Ideologien, antiliberalistische Ideologien etc. pp. Ich hatte keineswegs sagen wollen, dass irgendwie die Aussage, dass irgendwie die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, dass die dadurch in Frage gestellt wird. Ich habe nur gesagt, dass das Personal, das sozusagen die einzelnen gesellschaftlichen Klassen ausmacht, irgendwie praktisch nicht mehr so sehr durch Herkunft determiniert ist, sondern eben, das ist ja das Schöne an der bürgerlichen Gesellschaft, durch Leistung, worin die Leistung auch immer besteht, das kann man meistens dann in realistischen Kriminalromanen nachlesen. Also mehr hatte ich dazu nicht sagen wollen. Was du angesprochen hast, also die Idee, also das sozusagen in die Binsen gehenden Kleinbürgertums, was zunehmend proletarisiert wird, und das dann meint, irgendwie kreative Jobs machen zu können oder irgendwie noch so auf der sozusagen auf der beruflichen Stufenleiter irgendwie aufsteigen zu können. Das sind halt die jeweiligen Illusionen, die sich diese Leute machen. Und wenn halt irgendwelche Leute ernsthaft meinen, dass sie in ihren Tätigkeiten statt ja irgendwie einen Tarifvertrag irgendwie Aktienpakete abziehen können und diese Aktienpakete irgendwann an den Arsch gehen, haben die Leute sicherlich eine total wichtige Erfahrung für sich gemacht. So, aber das interessiert mich nicht sonderlich.